Es ist Mittwoch, unser traditioneller Kinotag. Wir schauen auf neue Filme, die morgen in unsere Kinos kommen, und unsere Kritikerin Anke Lewicke ist im Studio. Zwei Filme hat sie sich angeschaut aus Frankreich und Norwegen. Fangen wir mit diesem an, Frau Lewicke. Oslo, der 31. August, vom Regisseur Joachim Trier gedreht. Wenn ein Film nach einem Datum benannt wird, muss es ein besonderes sein. Was ereignet sich denn am 31. August in der norwegischen Hauptstadt? Naja, es sind 24 Stunden aus dem Leben eines jungen Mannes, ein Tag, eine Nacht. Und wir bekommen ganz schnell mit, dass irgendwas mit diesem jungen Mann, der anders heißt, nicht stimmt. Also wir sehen ihn aufwachen in einem Hotelzimmer. Er guckt aus dem Fenster raus, sieht aber im Grunde nur sein eigenes Spiegelbild, ist also in sich selbst eingeschlossen. Dann geht er raus, er geht zu einem See. Er möchte sich umbringen, nimmt Steine, aber es klappt nicht, er kommt raus. Und im Grunde weiß man nicht, kommt er da wirklich wieder raus oder ist es nur ein Phantom? Und wir folgen diesem Phantom, das sich versucht, während dieses Tages wieder zu materialisieren. Dann erfahren wir, dass er drogensüchtig war, dass er 10 Monate in der Klinik gewesen ist, dass er bald rauskommen soll und er darf jetzt schon mal einen Tag üben. Und in diesem Tag versucht er wieder eben im Leben anzudocken. Er trifft alte Freunde, versucht seine Freundin zu erreichen, einen Job zu finden. Aber das klappt eben alles so nicht. Und das macht so eine große Verzweiflung in diesem Film aus, dass man wirklich einen jungen Mann sieht, der nicht versteht, warum er nicht mehr in sein Leben zurückkehren kann. Aber vielleicht ist es auch nie sein Leben gewesen. Die Geschichte eines Drogensüchtigen gewissermaßen, also an einem einzigen Tag geht das? Ja, ich finde das eine ganz spannende Erzählhaltung, weil dieser Regisseur diesen jungen Mann einfach nicht zum Fall machen möchte. Also es gibt eben keine psychologischen Erklärungen, die ja letztlich auch immer vielleicht ein bisschen banal sind, sondern die Kamera folgt dem jungen Mann und wir folgen ihm einfach auch. Wir schauen uns eben wirklich einfach in ein Leben um. Und ich finde das ganz schön erzählt, auch weil man diesem jungen Schauspieler sehr gerne folgt, weil er ein unheimliches, intensives Spiel hat. Manchmal geht auch ein Lächeln über sein Gesicht. Und dann ist aber da wieder die Trauer. Und der Film ist auch ganz interessant geschnitten. Also zum Beispiel geht er am Ende nochmal auf eine Party. Und er lacht und freut sich und gleichzeitig gibt es so eine Art Vorblende schon. Man sieht ihm also schon aus dem Leben rausgehen. Und man könnte vielleicht auch sagen, dass dieser Film eine Art filmisches Requiem ist, ein Gedenken an eine verlorene Seele und an einen jungen Mann, der verzweifelt ist, traurig, und dass sich Trauer und Verzweiflung eben auch nicht immer völlig erklären lassen. Wer spielt diesen jungen Mann und wie? Anders Michelsen spielt diesen jungen Mann. Das ist eigentlich ein Medizinstudent, den hat der Regisseur irgendwann mal entdeckt und fand seine Körperlichkeit so unglaublich beeindruckend. Und das ist auch wirklich so, er füllt das Bild aus, obwohl er ja eigentlich schon abwesender ist. Und manchmal geht auch wirklich noch so ein Lachen über sein Gesicht und dann freut man sich so mit dem jungen Mann und gleichzeitig ist man umso verzweifelter, weil man ahnt, dass das Ganze doch nicht mehr gut ausgehen kann. Kommen wir zum zweiten Film, Anke Lewicke, Kino aus Frankreich. Ein freudiges Ereignis. Rémy Besançon ist der Regisseur. Ja, hier ist der Titel noch deutlicher auf das Thema gemünzt. Das freudige Ereignis ist, ja klar, die Geburt eines Kindes, oder? Ja, und man könnte sagen, das ist hier vielleicht eine Tragikomödie. Das klingt immer so banal, wenn man diesen Begriff anbringt, aber hier würde ich es tatsächlich machen. Und wie es sich für ein gutes Exemplar dieses Genre gehört, ist es wirklich so, dass das Komische hier zum Vergrößerungsglas für ernste Dinge wird, auch für die eine oder andere bittere Erkenntnis. Und der Film fängt einfach schon wunderbar an. Da freut sich jeder Filmfreund, weil das Paar lernt sich in einer Videothek kennen. Er arbeitet dort, sie ist Kundin und sie lernen sich eben über Filmtipps kennen, In the Mood for Love oder Catch Me If You Can. Und dann eben der erste Flirt, das erste Ausgehen und dann ist sie auch schon schwanger. Das wird alles in 8 Minuten erzählt. Also der Film hat eine unheimliche Rasanz und genauso schnell hackt er im Grunde diese ganzen Themen ab. Sie kommt mit der Veränderung ihres Körpers nicht zurecht. Sie kann ihre Doktorarbeit nicht mehr machen. Die sind noch gar nicht lange zusammen und dann kommt aber auf einmal das Kind. Sie haben noch keinen eigenen Alltag und sonst was. Aber dadurch, dass das so ein Tempo hat, kriegen diese ganzen Fragen so eine Beiläufigkeit und dadurch aber auch wieder eine ganz schöne Eindringlichkeit. Es hört sich dennoch ein bisschen abgegriffen an, Anke Lewicke. Ich meine, so Mutterschaft, junges Familienglück wird hinterfragt. So ganz neu ist es ja nicht, oder? Nein, nein, stimmt. Das Kino hat diese Geschichte schon häufiger erzählt. Aber ich finde, dass dieser Film ziemlich frech und offen ist. Also der spricht die Dinge eigentlich auch ganz gut an. Also wenn sie dann, man hört häufiger ihre Off-Stimme, dann sagt sie eben auch, oh, mein Körper war lange Zeit nur so mechanischen Handgriffen ausgesetzt. Ich kann jetzt keine Lust mehr haben. Er hat auch so surreale Elemente, wenn ihre Frucht Luftwasserblase platzt, dann hat sie so einen Traum und droht darin zu ertrinken und sonst was. Und dadurch kriegt der Film nochmal eine andere Drehung, ist unterhaltsam und verliert trotzdem sein Thema dabei nicht aus den Augen. Danke Ihnen. Anke Lewicke, das sind die zwei Filme, die sie uns vorgestellt hat. Oslo, 31. August von Joachim Trier und Ein freudiges Ereignis von Rémy Besançon. Beide ab morgen in unseren Kinos. Weitere Kritiken zu weiteren aktuellen Filmen hören Sie in unserem Programm heute Abend in der Sendung Fazit ab 23 Uhr.